In einem verfallenen Lagerhaus entdeckten Archäologen vor einiger Zeit alte Tonbänder. Sie waren in der Lage, sie zu restaurieren. Hören Sie nun eine weitere Aufnahme. Guten Abend, es ist ein Montag, ein Anfang der Woche und wir haben den Anfang der Woche damit begonnen, klassische Musik uns anzutun, meine kleine Tochter und ich. Wir waren bei, es war nicht richtig klassische Musik, es war aber in der Tonhalle in Düsseldorf und zwar eine Veranstaltung, die sich Himmelblau nennt. Hatte jetzt nichts mit dem zu tun, was heute passiert ist. Heute haben drei Leute fröhlich irische Musik aufgespielt. Und das war ein bisschen betulich. Also irische Musik ohne Alkohol und ohne Lebensfreude klingt ein bisschen nach Sparkassenarbeiter, die nachgetaner Arbeit die Klampfe in die Hand nehmen. Also das war sicherlich ab und an musikalisch gut, aber irgendwie nichts für die Kleinen. Ja, sehr lustig. Gerade habe ich den Musikgruppenleiter der Prinzessin getroffen und genau da das Thema weitergeredet, worüber ich gerade hätte quasi im Podcast reden können oder wollen. Also heute Morgen gab es Himmelblau. Die Hälfte der Kinder haben sind in der Gegend rumgerannt, weil sie sozusagen nicht abgeholt worden sind und dafür kein Interesse gezeigt haben, was natürlich ein bisschen schwierig ist bei, also wenn das Ganze nur eine Stunde dauert, dann ist das ziemlich verloren eigentlich, wenn die Kinder nur im Raum rennen, was natürlich irgendwie okay ist, sein Kind rennen zu lassen, aber ich glaube, da würde ich mich intensiver mit meinem Kind beschäftigen, wenn ich 26 Euro dafür ausgebe, zu so einer Veranstaltung zu gehen. Aber kann man vielleicht dann auch als Aussage sehen, dass es nichts für die Kinder dann war. Prinzessin hat sich Mühe gegeben, hat hingeguckt, hat die Miene streng verzogen, um zu versuchen, das zu verstehen. Aber die Nacht war wieder mal schwierig bei ihr. Deswegen hat sie dann auch während der Veranstaltung ein bisschen geheult, also nicht geheult, aber ein bisschen gequäkt. Und ja, war vielleicht ein bisschen irritiert, was dann vielleicht nicht ganz schlimm ist, wenn man Kinder mal mit Sachen konfrontiert, die neu für sie sind, wo sie sich dran gewöhnen müssen und irgendwie, aber da war auch jetzt nicht viel, was zu verstehen war für die Kinder. Da war nichts zu klatschen, da war nichts zu freuen. Ja, das war ein bisschen also lebensfern oder nicht lebensbejahend genug, sage ich mal, für 0 bis 24-Jährige. Also Prinzessin war da in der Mitte. Und das macht, glaube ich, nichts aus. Die anderen haben es auch nicht verstanden. Ich weiß nicht, ob man das festmachen kann, weswegen das mit der irischen Musik nicht so toll gewesen ist, aber sie hatten halt zum Beispiel keine Geige, was mir dann vielleicht doch ein bisschen zu sehr gefehlt hat. Eine irische Flöte war dabei, aber das hätte jetzt auch irgendeine Flöte sein können. Es war immer so, gerne mal so ein Dreiergesang, was sicherlich zueinander passte, aber sollen Kinder das jetzt toll finden, weil drei Leute zusammen singen und man kann das jetzt kaum rausfiltern, wer was gerade ist. Aber okay, so hat man halt gesehen, wie das Ganze funktioniert und hab mir auch sagen lassen, dass andere Sachen, also es gibt mehrere Sachen, was sie so für Kinder machen, dann wiederum ganz toll sein sollen, wenn die Kinder eigenständig da rumrennen dürfen und, ich glaube, Musikinstrumente ausprobieren und irgendwie sowas machen. Also da werden wir mal sehen, was es da noch so gibt und ob man Karten da bekommt. Das ist immer auch schon eine gewisse Schwierigkeit. Denn wir sind da auch persönlich erschienen und haben noch Karten gekriegt. Wir haben Bekannte, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, das kurzfristig gesteckt, dass da was ist und dass man da anrufen kann, weil für sie wäre es jetzt zu kurzfristig gewesen, da noch hinzulatschen, weil der Kartenverkauf an der Kasse endet um 12 Uhr mittags und der Internetverkauf beginnt dann. Und sie hat, glaube ich, um 12 Uhr angerufen und da war schon alles weg. Es gibt andere Sachen wohl für ältere Kinder noch, diverse andere Sachen wie der Musikgruppenleiter, der Prinzessin mir gerade erzählt hat. Und da werden wir mal gucken, ob die besser sind. Jetzt muss ich die Prinzessin mal ein bisschen rückwärts ziehen, weil sie ihren Schirm lädiert hat. Oder das stimmt nicht. Also sie hat auch schon mal gegen den Schirm getreten, aber ich glaube, der ist beim Windstoß da mal runtergeflogen und dann ist die Halterung ziemlich kaputt gegangen. Also es hält nicht mehr. Und sie kriegt jetzt mehr Sonne ab, als sie sollte, wenn man sie gerade ausschiebt. Weil sonst ist der Schirm doch ganz gut, damit sie wirklich keine Sonne abkriegt. Aber jetzt hat sie ein bisschen Sonne abgekriegt und hat schon ein bisschen leicht rote Ärmchen. Gefällt mir als hochsensibler Vater natürlich überhaupt nicht. Man kann ja jetzt nicht mehr so gut lästern über Bugabuisten, die gar keinen Schirm haben. Gerade hat sich ein Mann vor mich hingestellt, also er lief vor mir, hat einen Schlüssel fallen lassen. Und dann hat er seine Füße genau nebeneinander gestellt und sich dann heruntergebückt. Den hätte ich ja auch gerne gefragt, ob das eine Zwangshandlung ist. Also jedes Mal, wenn er sich bücken muss, ob er dann die Füße zusammenstellt. Und dann so, es ist gar nicht so einfach, so in dieser Stellung, wie immer sie, glaube ich, heißt, ich weiß nicht, wie sie heißt, dann Dinge aufzuheben. Das ist gar nicht so leicht. Da muss man auch gute Knie für haben, glaube ich. Ja, was ich eben noch erzählen wollte, hier ist laut. Also Eltern können, glaube ich, Dinge immer nur zu einem gewissen Prozentsatz unterm Strich richtig machen, nicht immer alles. Aber das soll halt keine Ausrede sein, Fehler zu machen oder einen Fehler nicht vermeiden zu wollen. Also Sonne kriegen die Kinder, glaube ich, irgendwann mal ab. Und gerade diesen Sommer wird es wirklich schwer sein, das gering zu halten. Weil es wird wieder ein mörderischer Sommer, wenn man unterwegs ist. Auch indirekt werden sie wahrscheinlich doch irgendwie UV-Strahlung abbekommen, oder? Also, man macht es irgendwie doch ein bisschen falsch. Was ich dagegen ganz richtig gemacht habe, war gestern nochmal ins Internet zu gehen. Denn wir hatten uns überlegt, E-Bikes zu holen, weil wir nach Gerresheim umziehen. Und vor Gerresheim, oder Gerresheim liegt ja auf einem riesigen Berg. Und wenn man dann mit Kuddel da hoch will, ist bestimmt ein Motor eine ganz nette Sache. Dann kann man überall auch einkaufen fahren, Kram da rein oder halt auch so ein Kinderfahrrad-Anhänger dran klatschen und dann ist das alles nicht so ein Problem. Deswegen hatte ich online nach Internet geguckt. Ich habe online nach E-Bikes geguckt. Und da kann man sich schon mal ein bisschen schlau machen. Auf test.de, wo diverse Sachen schon mal getestet worden sind, beziehungsweise wo verlinkt worden ist, wo gewisse Sachen schon getestet worden sind, wobei die 10 Jahre alten Sachen ja jetzt nicht mehr so relevant sind. Wir hatten auch ein Fahrradkuddel im Urlaub mal ausgetestet. Da lief das Wasser der kurzen, glaube ich, irgendwann schon in die Hose. Das war nicht ganz so toll. Das war der Thule, den wir da hatten. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass wir ihn falsch eingestellt haben. Aber ja, so war das dann. Und ich hatte erst halt geguckt nach E-Bikes und halt irgendwelche Japaner gesehen oder Zündab-Krams. Und Zündab ist wohl einfach nur die Marke, haben Japaner gekauft. Und da bauen die halt irgendwie Billigkram zusammen und haben aber eine Marke, die deutsch klingt, so nach dem Motto. Und war wohl nicht so empfehlenswert, ist aber dann nicht so teuer. Empfehlenswert dagegen waren richtig deutsche Produkte wie Das Fischer. Keine Ahnung, was. Irgendein. Ein Fahrrad von Fischer. Habe ich wirklich den Namen vergessen. Das war bei 1000 Euro im Angebot. Eigentlich glaube ich auch bei 1,4. Und für. Also als Herren Mountainbike. Und für die Königin hatte ich irgendwie eins von Profete oder irgendwie sowas. Auch eine deutsche Firma. Rausgesucht, war dann da, ich glaube bei den beiden war ich bei 2000, vorher, um sicher zu gehen, war ich bei 2800, wobei halt die richtig empfohlenen E-Bikes, glaube ich, für sich schon 2600 kosten. Und wie ich dann weitergekommen bin, weiß ich gar nicht mehr so richtig. Ich glaube bei test.de gibt es halt von wegen, ach gucken Sie doch mal hier, eine Sidebar, wo steht von wegen, hier ist ein Fahrrad besser bewertet und kostet weniger. Und da klickt man da mal drauf. Und dann klickt man mal weiter nach Amazon. Bei Amazon stand dann bei den Fahrrädern von, oder bei einigen Fahrrädern von Telefunken, also sowohl Hersteller als auch Herstellerseite waren Telefunken, und da waren halt so Preise wie 319 Euro oder 350 Euro, wo man sich echt ein bisschen gewundert hat, aber dann dachte, naja, okay, älteres Bike, nicht ganz so alt, aber jetzt auch nicht das allerneueste, und naja, in der normal kostet es jetzt 800, 900, 1000, keine Ahnung was. Und da könnte man sich das vorstellen, aber es war trotzdem noch, sah es sehr günstig aus. Und da habe ich mir ein Klapprad geholt für 350 und ein Damenrad für 319 plus irgendwie ein bisschen Versandkosten. Wobei ich glaube, die kommen auch zusammen, weil vom selben Hersteller, vom selben Anbieter. Und während die Königin sagte von wegen, ja, frag doch vielleicht erstmal im Fahrradladen nach, dachte ich so, also A, will ich das haben, B, zu dem Preis, und C, wer weiß denn, wie lange dieses Angebot denn wirklich noch da ist. Das Angebot war genau eine Stunde noch da. Da stand also auch bei, wie viele Exemplare davon noch da waren. Waren jeweils irgendwie noch 5 oder so, wobei da noch ein paar andere Räder waren. Und ja, ich habe es noch irgendwie so in die Kindergrabbel-Elterngruppe geschickt. Aber dann war es vielleicht doch ein bisschen zu kurzfristig, um irgendwen davon zu überzeugen, da auch zuzuschlagen. Und ja, hatte noch gesehen, es gibt YouTube-Videos, oder es gibt ein YouTube-Video dazu, zu einem Rad, wo eigentlich auch der Hund von dem Fahrradbesitzer gefilmt wird, aber egal. Und das war so. Man muss die Sachen wohl noch irgendwie so selber ein bisschen zusammenbauen. Aber sie funktionieren wohl. Irgendwann schrieb der, nach 2000 Kilometer hätte doch einiges an Reparaturen schon an einem Fahrrad machen müssen. Hat nicht drunter geschrieben, welche. Aber man kann das Ding noch reparieren. Und für 319 Euro, das immer noch, sollte man, glaube ich, den Versuch wagen. So, und dann der Tagesausritt von Prinzessin und mir gerade sich dem Ende nähert, bin ich auch durch mit meinen Geschichten für heute und wünsche noch einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Aufnahmen finden Sie unter labercast.de.